Ihr Augen in Glatze und das Fingerstiefel an. Ihr quatscht über dies und das und da hört ihr zu. Ihr lacht und ihr habt viel Spaß, Zeit vergeht im Nu. Und es dauert auch nicht lange, man spricht über alte Zeiten. Zu bösen Streichen, schlechte Taten, ihr lasst sie mal leiten. Ach, in neuen Freunden wunden, nicht in ihrem Still und in vielen kleinen Runden, bis er deine Gläser füllt. Spitze!